siehst mich an und ich weiß jetzt schon, was du denkst. Du siehst mein Äußeres und meinst, dass du mich kennst. Jetzt hör mir zu, mein Freund, und siehst aus meiner Sicht. Denn ich brauch dich und deine Freunde will ich nicht. Bin ich dieselbe wie in deiner Fahrt, ist mir zu dumm, ja, bin ich dieselbe weiter. Ich hab Besseres zu tun, ich handel nicht von dir und deiner stumpfen Oberflächlichkeit. Du hast ja die Zeit aufs Neue, immer wieder schiebt mir mein Lack. Wir bin ich dieselbe Freunde, ich erfahre, du hast falsche Träume. Bin ich dieselbe Träume, ich hab meine nur keine. Also halt deine Fresse, es ist gut so wie es ist. Ich kenne da nichts an mir, nur weil du andere Meinung bist. Also fick dich!